wir danken dir, dass deine Liebe süßer ist als Wein. Und dass deine Liebe heute Abend hier ist. Halleluja. Und dass wir in deiner Liebe baden. Und im Schauen auf dich, im Schauen auf dein Angesicht. Halleluja. Der Herr möchte, dass du ihn anschaust. Schau nichts anderes an. Schau auf nichts anderes, geh keinen anderen Gedanken hinterher, sondern er möchte, dass du ihn anschaust, weil er schaut dich an. Er schaut dich an, gerade jetzt. Halleluja und immer. Er schaut auf sein Leib, er schaut auf seine Braut und er möchte und er sehnt sich nach nichts so sehr, als dass wir auf ihn schauen. Auf unseren Bräutigam, auf unseren Herrn, auf den König der Könige und den Herrn der Herren. Schauen, indem wir ihn anschauen, werden wir in sein Bild, in sein Angesicht verwandelt. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Unser wunderbarer Herr, der Schönste unter Zehntausenden, der war und der ist und der kommt. Danke Herr, dass wir einen festen Platz in deinem Herzen haben. Jetzt haben. Halleluja. Wir gehören dir. Und du bist unser. Halleluja. Herz zu Herz. Geist zu Geist. Danke dir von ganzem Herzen, dass wir untrennbar verbunden sind mit dir. Und dass deine Liebe da ist. Danke, Herr. Und stärker ist als alles andere. Weißt du, seine Liebe ist die stärkste Kraft. Die stärkste Power im ganzen Universum. Wir danken dir, Herr, dass du uns transformst, immer mehr in dein Bild, Halleluja, in dein Bild hinein. Danke, Herr, gerade jetzt, gerade heute Abend. Danke, Herr. Oh ja, wir lieben dich, Herr. Seine Gegenwart, lass seine Herrlichkeit dich völlig übernehmen, dich völlig durchfluten. Deine Seele, dein Körper, dein Geist sowieso. Halleluja. Und das Frieden in seiner Gegenwart. Kommt alle Unruhe, alle Aufgeregtheit, kommt in ihm zur Ruhe. Lass alles, was du brauchst, lass jede Antwort. Sind in dir angekommen. Vater, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Für die Räume des Himmels, Herr, du hast gesagt, du hast uns Räume vorbereitet, Wohnungen vorbereitet. Danke, Herr, für Räume der Gesundheit. Also wenn du Heilung brauchst, dann sind Räume der Heilung für dich geöffnet. Halleluja, du kannst zugreifen, du kannst diese Heilung, die er am Kreuz für dich erwirkt hat, in Anspruch nehmen. Halleluja, danke. Unser Heiler, unser starker Gott. Des Himmels einfach hin. Du kannst einfach da, ja, die meisten sind schon drin. Geh einfach rein, geh einfach rein. Halleluja, du wirst verwandelt in diesem Strom des Lebens und seine Herrlichkeit. Danke, Herr. Danke. Halleluja, und er sagt wirklich, komm bei mir zur Ruhe. Komm bei mir zur Ruhe. Ich bin der Friedefürst. echter Frieden, den du nirgendwo sonst findest. In mir ist Frieden. Herr, wir atmen deinen Frieden, atme mal seinen Frieden ein. In unser Herzen ausgegossen ist, dass auch dein Friede in unser Herzen ausgegossen ist. Halleluja, dass wir Frieden mit dir haben, mit uns selber und auch mit den Menschen. Dass wir in diesem Frieden dir nachfolgen. Halleluja, dich lieben. Dir Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf jede Kraft des Feindes. Und nichts wird dir schaden, sagt er heute Abend. Halleluja. Und das sagt er sowieso in seinem Wort. Halleluja. Wenn es irgendeine Schlange oder ein Skorpion gab in deinem Leben, Halleluja, dann tritt jetzt im Glauben darauf, Schaka. Und nimm es unter deine Füße. Halleluja. Danke, Herr, dass alle Macht der Finsternis unter unseren Füßen ist und keinen Raum hat in unserem Leben. Weißt du, wenn der Feind mit so etwas kommt, dann ist es eigentlich nur eine Lüge. Es ist eigentlich nur eine Lüge, weil er hat jedes Recht verspielt. Jesus hat den Sieg über jede Macht errungen für uns. Aber an uns ist es, diese Autorität zu ergreifen und den Feind nicht einfach gewähren zu lassen. Halleluja. Und seine Lügen zu erkennen. Danke, Herr. Und in dieser Herrlichkeit, also er schult uns in dieser Herrlichkeit, in seiner Gegenwart, dass wir immer mehr unterscheiden können, was ist er, was ist der Feind, was kommt aus unserer eigenen Seele. Er schult uns, er schult dich. Einfach hier an diesen Abenden und immer, du bist hier und er schult dich, Halleluja, dass du mit Sicherheit sagen kannst, was von ihm kommt, was nicht von ihm kommt. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Schulung, dass du uns zurüstest in deine Herrlichkeit. Danke, Herr. Und er sagt noch in Römer 8,1, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Ja, wir preisen dich, Herr. Keine Verdammnis für die in Christus sind. Herr, wir sind in dir. Und der Verkläger der Brüder ist hinabgeworfen worden. Halleluja. Und wir leben nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern im Geist des Lebens. Halleluja. Ich rufe heute Abend Leben aus, Leben aus. Über jeden, der hier ist, über jeden am Livestream. Das Leben Gottes, das stärker ist als Tod, das stärker ist als Krankheit, das stärker ist als Niederlage, das stärker ist als jede Lüge. Ich rufe das aus in Jesu Namen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du jeden zu einem Sieger gemacht hast. Dass jeder ein Sieger ist. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für dieses Gesetz des Geistes des Lebens, in dem wir laufen. Das Gesetz des neuen Bundes. Wir sind nicht mehr im alten Bund, sondern im neuen Bund. Und jetzt herrscht Leben. Sag mal Leben. Leben. Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihm Leben im Überfluss zu bringen. Halleluja. Und wir nehmen heute Abend auch ganz bewusst dieses Leben im Überfluss von dir, Jesus, für das du gekommen bist. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Danke für das Leben im Überfluss. Danke, dass wir voll sind mit deinem Leben. Also je voller wir sind in unserem ganzen Menschen, umso weniger kann sich noch irgendwas halten in uns, was nicht Leben ist. Oh, wir leben! Wir leben! Danke, wir leben! Wir leben! Wir leben, weil du lebst! Weil du lebst! Weil du auferstanden bist! Weil du lebst, leben wir! Leben wir! Wir leben! Oh, danke, Herr. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Wenn du einen Eindruck zu diesem Leben hast, einfach was er noch in unserer Mitte freisetzen möchte, dann komm gerne, komm zu mir und gib das Leben weiter, das in dir drin ist. Halleluja. Wir haben das Lied gesungen, Dein Blut hat uns erkauft. Folgendes, wenn ein Neugeborenes auf die Welt kommt, dann hat es einen Überschuss an roten Blutkörperchen, weil es ja 9 Monate lang an den mütterlichen Kreislauf angeschlossen war. Und die roten Blutkörperchen von der Mutter, die müssen jetzt abgebaut werden durch die Leber. Und da die Leber des Kindes noch ziemlich unreif ist, lagert sich dieses Abbauprodukt, das sogenannte Bilirubin, das lagert sich dann in der Haut ab, was zu dieser typischen Neugeborenen-Gelbsucht führt. Und da muss man die ersten Lebenstage, muss man den Wert kontrollieren, dass dann eine bestimmte Grenze nicht übersteigt, weil wenn das nämlich der Fall ist, dann geht es ins Gehirn und dann kann das bleibende Schäden, also geistige Behinderung, anrichten. Und Gott hat mir gezeigt, dass wenn wir von Neuem geboren werden, dann macht er auch eine Blutaustauschtransfusion. Also das wird über die Nabelvene gemacht, mit dem Drei-Wege-Hahn. Da kommt das alte Blut raus und gleichzeitig das neue rein. Das wird so gleichzeitig gemacht. Und das macht Gott mit uns auch. Wenn wir von neuem geboren werden, dann tauscht er unser Blut aus mit dem göttlichen Blut, mit dem Blut von Jesus, sodass unser Gehirn nicht geistig blockiert wird. Und Leben kommt hervor. Juhu! Amen. Hast du diesen göttlichen Blutaustausch? Willkommen. Halleluja. Die ganze Zeit sprudelt es. Leben ist im Blut. Halleluja. Halleluja. Was hast du noch bekommen? Ein Leben, du hast. Also das habe ich für mich entdeckt, aber ich glaube, das ist für alle. Und zwar, egal wie es uns geht, dass die Sehnsucht nach Gott nie aufhört. Also wenn die darf nie erkalten, auch wenn es uns gut geht oder so, dass man ihn dann auf die Seite schiebt, sondern dass wir echt beten, egal wie es uns geht, dass wir immer diese Sehnsucht haben nach ihm. Amen. Ja, ich sehe, wie so ein ganz goldener Lichtstrahl, der einfach vom Himmel runterkommt. Und das ist einfach, wir dürfen in Gottes Licht baden. Wir dürfen in seinem Licht baden. Gleichzeitig weicht uns dieses Licht ein. Und dieses Licht erfüllt uns. Das reinigt uns, das heilt uns, das stärkt uns. Es ist einfach sein Gegenwart. Und da dürfen wir drin sein und einfach nur genießen. Und es ist für dich ist es. Du darfst in seinem Licht sein. Er hat dich würdig gemacht, gerecht gemacht. Und du darfst in seinem Licht vor seinem Angesicht stehen und empfangen, was du brauchst. Amen. Amen, ja. Er beschenkt dich. Einzelnen. Wie ein Hauch der Ewigkeit, der da ist. Danke, du bist ewig, wir sind auch ewig. Danke für diese Ewigkeit, die wir hier heute Abend spüren. Freude macht sich breit. Halleluja. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen. Danke, Herr. Juhu. Danke. Danke, Herr, dass du hier bist. Wir lieben dich. Halleluja. Und jetzt können uns der Andreas einfach das Wort geben. Amen. Ich habe den Herrn gesehen als Kriegsheld. Er hat ein Schwert gehabt oder er hat ein Schwert und das hat er in diesen Boden gestochen, ja, mit beiden Händen. Ja, und ich habe diesen Eindruck, dass es Deutschland betrifft oder auch unser Leben, ja, und das heißt, er hat den Sieg, ja, er hat den Sieg, ja, und ich habe auch, gesehen, den Luftraum, den zweiten Himmel, wo sich auch die Dämonen aufhalten, dass sie aus dem Himmel gefallen sind, weil einer nach dem anderen wurde abgeschossen, ja, und ich glaube, da ist Sieg in der Luft, ja. Da ist Sieg in der Luft für unser deutsches Land, ja, für den ganzen deutschen Sprachraum, für Europa, ja. Gott hat es vorbereitet, ja. Und wir sind jetzt, ja, gefordert, da hineinzugehen, ja. Und er braucht, ja, ich habe heute diesen Psalm 16, wo David sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen, ja. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Und das ist ein starkes Gebet auch. Und ich sage, das will ich auch haben. Ich will den Herrn stets vor Augen haben, weißt du? Und das ist eine gute Sache, ja. Das ist eine gute Sache. Das ist gut, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, ja. Und es ist gut, wenn immer mehr Bereiche deines Lebens, ja, unter die Herrschaft des Herrn kommen, ja. Unter seine Herrschaft kommen, ja. Und ich habe festgestellt, auch in meinem Leben, und ich glaube auch bei vielen anderen ist es so, da gibt es Bereiche in deinem Leben, die willst du erst in Ordnung bringen, bevor sie der Herr übernehmen darf, ja. Aber ich glaube, es ist gerade andersrum, ja. Es heißt im 1. Mose, der Geist schwebt über dem Wasser und er brachte Ordnung in dieses Tohuwabohu. Also lass doch Gott bewusst auch in diese Bereiche deines Lebens hinein, wo du erst in Ordnung bringen willst, ja, wo du erst geistlich so weit sein willst, ja, bis das Gott übernehmen darf. Er will da Ordnung in deine Bereiche hineinbringen. In jeden einzelnen Bereich will er Ordnung bringen, ja. Und das macht's plötzlich ganz leicht für dich, ja. Du hast keinen geistlichen Stress mehr. Ja, keinen Jesus-Stress mehr. Du brauchst nicht mehr irgendwie sein, wie du vielleicht gar nicht bist, weil Gott bringt Ordnung in dein Leben hinein, weißt du? Wenn du es ist anders als in der Welt. In der Welt ist es so, du glaubst Sachen erst, wenn du sie siehst, wenn du sie hast. Und bei Gott ist es umgekehrt. Ja, es ist ein Umkehrweg, habe ich heute so gehabt. Der Umkehrweg, weißt du, du glaubst zuerst und dann wird es sichtbar. Ja? Wenn es heißt in Epheser 2, wir wandeln in vorbereiteten Wegen oder Werken, dann bedeutet das, du glaubst zuerst, dass du in seinen vorgefertigten Werken oder Wegen einfach gehst und dann kommen die zustande. Ja? Wir denken immer erst, ja, ich bringe jetzt mein Leben unter die Ordnung Gottes und ich muss das korrigieren und das korrigieren und da brauche ich Gebet und da brauche ich Hilfe. Aber fang doch einfach an, im Glauben zu leben und sag, meine Wege sind vom Herrn geleitet und geführt. Mein Weg ist vom Herrn geleitet. Er ist in allen meinen Wegen. Und oh Wunder, es kommt alleine, ohne dein Zutun kommt es hervor, ja. Das ist erst ein bisschen ein absonderlicher Weg, weil du denkst, ja, da ist ja noch gar keine Ordnung drin, aber genau das ist der Weg Gottes. Lass den Heiligen Geist in deine Wege hinein, dann sind es nicht mehr deine Wege, sondern seine Wege. Und in dem Moment übernimmt der Herr und bringt alles in Ordnung, bringt alles in Korrektur, weißt du? Es ist sein Weg, es ist sein Werk, die ganze Erlösung, das ganze Kreuz, ja, ist sein Werk, ja, wir haben da null Anteil, du hast nur Ja gesagt, ja, und jetzt sag auch Ja zu allen Wegen in deinem Herzen und alles, was noch verborgen ist und lass Gott da reinziehen, weißt du, und das wird ganz schön leicht für dich und es wird ganz schön wunderbar für dich und du kannst plötzlich den Herrn loben und preisen und bist gar nicht mehr in Stress, ja. Und und ich habe den Herrn gesehen, wie er dieses Schwert da in den Boden gesteckt hat. Er lacht, weißt du, Gott lacht, ja, weißt du, Jesus lacht, ja, und er hat Freude, weil alles einfach ist, weil der Sieg da ist, weil sich jedes Knie beugen muss, ja, weil jeder Dämon fallen wird, weißt du, es ist schon beschlossene Sache und die fallen aus dem Himmelbereich, gerade auch über Deutschland, für dieses Land, weißt du. Also der Jesus lacht ja über die Versuche des Teufels, dieses Land zu knechten, ja, weil es ist der Sieg da, für Deutschland ist der Sieg da und für dein Leben ist der Sieg da und wir sind Gläubige und wir gehen in diesen Werken des Glaubens und lassen uns nichts mehr, ich weiß nicht, irgendwie für dumm verkaufen, ja, vielleicht so, für dumm verkaufen, ja, der Teufel will dich für dumm verkaufen, aber du bist weise und du hast den Herrn stets vor Augen und du gehst in diesen Blick Jesus im Sieg. Jesus hat den Sieg, weißt du? Auch über alle deine Probleme, auch wenn Unordnung in deinem Körper ist, Krankheit oder sowas. Jesus hat den Sieg, ja. Schau nicht auf die Krankheit, schau auf den Sieg, den Jesus hat. Habe den Herrn stets vor Augen, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, da wo Beziehungen vom Teufel zerstört wurden. Habe den Herrn stets vor Augen, ja. Habe den Herrn stets vor Augen, ja. Habe den Herrn stets vor Augen, ja. Sagst mal vielleicht, ich habe den Herrn stets vor Augen. Vielleicht nochmal, ich habe den Herrn stets vor Augen, ja. Glücklich der Mensch, der sich nicht auf seinen Verstand verlässt, ja. Glücklich der Mensch, der sich nicht auf seinen Verstand verletzt, auf seinen Verstand verlässt, ja. Und Gott stets vor Augen hat, ja. Und in allen Wegen die Erkenntnis Gottes einfach hervorkommt. Amen. Amen. Weißt du, in ihm sind wir mehr als Überwinder. In ihm sind wir mehr als Überwinder. Ja, also du hast gerade von Andreas gehört, Jesus hat den Preis bezahlt. Er ist ans Kreuz gegangen und hat uns ultimatives Leben geschenkt. Und ich meine, uns dessen bewusst zu werden, da können wir immer weiter drin wachsen. Ja, was es bedeutet, Leben zu haben. Nicht nur, ja, weißt du, ich meine, wir sind lebendig, wir können uns bewegen, wir laufen auf dieser Welt umher, aber weißt du, ewiges Leben zu haben. Ewiges Leben. Weißt du, diese Welt, hier, wie wir körperlich hier sind, ist nur ein Teil unseres Lebens. Unser geistlicher Mensch lebt ewig mit Gott im Himmel weiter. Und das ist immer wieder diese Perspektive, die wir nicht vergessen sollten. Ja, dass diese Station hier auf der Erde einfach nur ein kleiner Teil unseres Lebens ist. Und dass wir hier auch gesetzt sind, ja, dass wir hier sind und einen Auftrag haben, ja, und zwar den Auftrag haben, Reich Gottes zu bauen, ja. Und weißt du, ich meine, wenn momentan halt noch nicht alles bei dir so läuft, wie du es dir gern vorgestellt hast, wie du es gern hättest, weißt du, was kümmert's dich, ja? Schau wirklich drauf, Reich Gottes zu bauen, ja. Weißt du? Ja, wenn wir das zu unserem Fokus machen, ja, weißt du, dann hält er sein Versprechen, uns, wo, wenn er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich, ja, und ich werde euch alles andere dazugeben, ja. Wenn wir wirklich auf das schauen, wenn das unser Fokus ist, Reich Gottes zu bauen, wenn das unser Fokus ist, wirklich ihn, weißt du, ihn zu repräsentieren, auch hier auf der Erde, das ist unser Job. Weißt du, ob da irgendwie im Körper mal irgendwo ein Zipperlein ist, weißt du, egal, ja. Oder wenn du gerade Mangel hast, egal. Wenn du im Job gerade Herausforderungen hast, egal. Schau einfach weiter auf ihn. Vertrau auf ihn. Ja, das ist es, ja. Ich meine, du hast gerade auch schon gehört vom Andreas, ja. Wir leben ein Leben wirklich aus Glauben. Aus Glauben. Ja, wir leben aus Glauben. Das ist das, was uns antreibt. Das ist das, was uns vorwärts bringt. Ja, wirklich der Glaube an etwas, was wir sehen können mit unserem erneuerten Menschen und was die anderen um uns herum nicht sehen können. Ja, dieser Glaube an Gott, dieser Glaube an den Vater, der uns liebt, dieser Glaube an einen Gott wirklich, der größer ist als alles. Der größer ist als alles. Unser Vater hat dieses Universum geschaffen. Unser Vater hat alles erschaffen, was du hier anfassen, was du hier riechen, was du hier schmecken kannst. Das hat er alles geschaffen. Ja? Wieso soll er nicht groß genug sein, um deinen Problemen, deinen Nöten oder sonstigen Herausforderungen zu begegnen? Ja? Weißt du, lasst uns einfach auf ihn schauen. Lasst uns ihm glauben. Ja, und lass uns wirklich unseren Fokus wirklich einfach ganz klar darauf richten, uns aufs Reich Gottes zu konzentrieren, ja, die gute Botschaft zu verkündigen, ja, wirklich das rauszubringen in die Welt, ja, wirklich das weiterzugeben. Es gibt so viele Leute draußen, die gute Botschaft noch nie gehört haben, also zumindest nicht in Klarheit, ja. Und weißt du, es ist so wichtig, weil immer wieder gehen Leute verloren. Ja, immer wieder gehen Leute von dieser Erde und wir werden sie nicht im Himmel sehen. Ja, deswegen ist wichtig, einfach das weiterzugeben, wo wir sind. Ja, sei es in unserer Familie, in unserem Arbeitsplatz, wenn wir zum Einkaufen gehen. Ja, egal wo wir sind, lass uns wirklich diese Botschaft weitergeben, diese gute Botschaft, ja. Lass uns wirklich dafür einstehen, ja. Und ja, klar, nicht jeder schreit dann immer gleich Hurra oder läuft dann mit offenen Armen entgegen, aber das, weißt du, davon lassen wir uns auch nicht beirren, ja. Weil wir sind uns sicher, dass wir die Wahrheit haben, ja. Das ist auch wichtig in der heutigen Zeit, ja. Dass wir uns wirklich sicher sein sollten, dass wir die Wahrheit haben. Ja? Weil, ich meine, du siehst es selber, es wird ständig dir irgendwas anders eingeredet. Ja? Und ich meine, der Teufel, der schläft auch nicht, ja, und er hat noch eine gewisse Macht auf dieser Welt und der fährt halt auch irgendwie alles auf, was er gerade noch so finden kann. Ja? Aber wir stehen wirklich in Wahrheit und wir stehen in Klarheit und wir machen keine Kompromisse, ja. Weißt du, das ist wirklich, wenn du anfängst, Kompromisse zu machen mit dem Teufel, dann hast du schon verloren, ja. Es ist wie wenn du ihm, wenn du den kleinen Finger gibst, weißt du, dann nimmt er einfach alles. Also gib wirklich, lass wirklich nicht zu, dass irgendwo in deinem Leben Zweifel kommen. Lass nicht zu, wirklich, dass dass der Glaube schwindet und Unglaube reinkommt. Lass es nicht zu. Lass es nicht zu, sondern sei wirklich klar. Und wenn du merkst, das sind Dinge und du bekommst es selber nicht weg, dann geh zu jemand, ja, und sag, hey, hilf mir oder bet mit mir oder hey, kann ich dir irgendwas erzählen, ja. Weißt du, dann lass dir helfen, ja. Ich meine, deswegen haben wir ja hier eine Gemeinde, wir haben geistliche Leiter, wir haben unsere Pastoren, weißt du, zu denen du gehen kannst, die wirklich da sind, auch um dir zu helfen, ja. Nutzt es, ja. Wir sind keine Lonesome Rider, ja. Wir sind keine Einzelkämpfer im Glauben, sondern wir stehen wirklich als Familie. Wir stehen als Gemeinde, ja. Und ich meine, und da wird das auch sichtbar und Realität, ja. Einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Und je mehr wir sind, umso mehr können wir schlagen, ja. Umso mehr wir sind, die wirklich stehen, umso mehr können wir auch im Glauben wirklich einstehen für unser Land, ja, für, ja, was auch immer, ja. Da stehen wir. Wir stehen einfach für die Wahrheit, ja. Und wir lassen nicht zu, dass der Teufel in unserer Mitte irgendwo irgendwas reinschießen kann, ja. Das lassen wir nicht zu. Wenn wir da irgendwas feststellen, gleich ausräumen, ja, tu es gleich weg oder sprich es gleich an, wenn du irgendwie mit jemand, wenn du eine Situation hattest, wo du irgendwie Anstoß genommen hast vielleicht oder egal was da war, ja, lass nicht zu, dass dieser böse Same, ja, irgendwo in deinem Herzen wirklich sich einnisten kann, lass es nicht zu, ja, und lass uns wirklich umso mehr auf das Gute schauen. Ja, auf das Gute schauen. Ich dachte mir letztens so wieder, weißt du, also vor allem insbesondere so die deutsche Seele ist halt so stark geprägt von irgendeinem Negativen, ja, immer negativ zu reden, ja, immer hier Fehler, da läuft was schlecht, ja. Andere Länder, andere Kulturen haben das weniger, ja, komischerweise, aber die deutsche Seele in Anführungszeichen, ja, ist einfach so geprägt, immer auf das Negative zu schauen. Aber ja, weißt du, lasst uns da auch wirklich Vorbild sein für die Welt, lasst uns Vorbild einfach sein für unser Umfeld, wo wir sind, ja, dass wir wirklich auf das Gute schauen. Dass wir wirklich auf das Gute schauen, ja, und wirklich Leute aufbauen, Leute ermutigen und wirklich sagen, wenn einer sagt, ja, das ist aber blöd, dann sagst du, ja, aber da gibt's die drei Dinge, die gut sind, ja. Ja, das ist so. Das baut was, ja. Das baut was. Weißt du, wenn du negativ redest, dann hast du halt Negativität. Und wenn du positiv redest und wenn du die guten Dinge suchst, ja, dann baust du was Positives. Ja, das baut was. Das baut was. Und nicht nur in dir selber, sondern eben dann auch in deinem Umfeld. Ja, du kannst dein Umfeld verändern. Ja, du kannst dein Umfeld verändern, wenn in deinem Arbeitsblatt gelästert wird, weißt du, dann sagst du, hey, lass uns doch nicht lästern, lass uns wirklich auf das Gute schauen. Ja, und ich meine, wir verschließen uns da auch nicht vor der Wahrheit, ja, ich meine, wir sind auch nicht blind, ja, aber wir entscheiden uns eben, auf das Gute zu schauen. Wir entscheiden uns, auf das Gute zu schauen, ja, und weißt du, das ist unser Leben und so. Leben wir hier auf der Erde, verbreiten das Reich Gottes, ja, bauen Menschen auf, ziehen sie wirklich zu Jesus, bringen sie wirklich in sein Reich. Das ist unser Auftrag. Und so leben wir. Amen. Amen. Ja, auf das Gute schauen und in erster Linie auf Jesus schauen, weil er ist der Gute. Weil wenn wir auf ihn schauen und wirklich von ihm gedrängt sind, dann erkennen wir auch das Gute in den Dingen. Weil wenn wir nicht auf ihn geschaut haben, praktisch im Sinne von, dass er uns wiederum anschaut und das bedeutet, dass wir ihn aufnehmen praktisch. Er hat uns aufgenommen, wir nehmen ihn auf und das öffnet uns die Augen für das Gute und gleichzeitig ist es dann auch so, dass wir dann übernommen sind und geführt sind, praktisch auch, wenn wir dann gerade in so einer Situation sind, wie zum Beispiel im Geschäft, wenn irgendwie negativ geredet wird oder in den Medien, die ja ihr Geld damit machen mit negativen Nachrichten, weil sie wissen, dass die Angst der größte Motor ist, um Geldscheine zu drucken. Wenn wir da praktisch in solchen Situationen sind und wir sind übernommen, von Gott, dann führt uns der Geist praktisch so, dass wir einfach gar nichts sagen, also nicht mitmachen oder eben praktisch, wie Tobi gerade auch gesagt oder gepredigt hat, dann auf das Gute lenkt oder auch so ein bisschen wachrüttelt und sagt, jetzt aber dies und jenes war doch gut. Und auf der anderen Seite ist es auch so, denke ich, dass Gott uns befähigt und ausrüstet und zurüstet, weil wir müssen ja manchmal auch Dinge ansprechen. Ob das jetzt in der Gemeinde ist, wenn es jetzt gerade, wenn wir ein Problem haben mit jemand oder so, oder auch im Geschäft, Gelästere oder beziehungsweise es sind einem auch Dinge negativ aufgefallen, aber wie wir das dann kommunizieren, da gibt es schon große Unterschiede. Und dafür haben wir praktisch auch die Weisheit. Das ist sowieso in den letzten Tagen, bei mir ist es ganze letzte Tage, Liebe, Freude, Weisheit, Kraft. Liebe, Freude, Weisheit, Kraft. Das setze ich jetzt auch gleich mal frei für uns alle hier im Namen Jesus. Genau, weil das ist alles in ihm und von ihm. Und in dieser Kraft ist auch die Vitalität und insofern auch praktisch Gesundheit. Und also dieser Shalom-Segen praktisch. Liebe, Freude, Weisheit, Kraft. Und das geschieht, wenn wir ihn anschauen, wenn er uns anschaut, wenn wir ihn aufnehmen, er uns aufgenommen hat. Und das ist einfach Herrlichkeit. Und was Tobi auch vorher gesagt hat, dass man manchmal so Lebenspläne hat oder Wünsche, die schon lange nicht oder noch nicht oder nicht in Erfüllung gegangen sind. Und wenn man das jetzt wirklich mal von dieser Ewigkeitsperspektive aus betrachtet und wirklich die Tatsache jetzt mal anschaut, dass wir gar nicht so lange auf der Erde sind im Vergleich zur Ewigkeit, in der wir leben. Und wir auch immer singen und beten und sprechen, mein Leben nimmt für dich und so weiter und so fort, ist es eigentlich so, dass wir uns praktisch leider selber blockieren können in Liebe, Freude, Weisheit, Kraft. Und auch in diesem Sehen können, das Gute sehen können, weil wir dann praktisch total blockiert sind, auf unser Mangel fixiert sind, unseren vermeintlichen Mangel. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir, wenn wir ihn anschauen, uns anschauen lassen und diese Liebe, Weisheit, Freude, Kraft, ich kann es gar nicht aufhören damit, dann in uns haben oder aus der heraus leben, dann erst können wir praktisch auch in jedem Moment, in jeder Situation das Gute erkennen und auch das Bewusstsein haben, dass uns alle Dinge zu Besten dienen müssen und dass seine Wege eben höher sind als unsere Wege, dass er besser weiß, was das Richtige und das Vollkommene für uns ist. Und dann wollen wir wissen, was im Buch des Lebens steht. Und wenn da eben was anderes steht, als das, was wir ständig beten oder uns wünschen, dann dürfen wir auch mal Amen und Ja sagen. Und das alles, wenn man sich mal vorstellt, jetzt haben wir das alles bekommen, was wir da wollten in unserem Lebenskonzept, haben aber das Leben nicht, dann können wir es auch nicht genießen. Ja, und auf der anderen Seite ist es so, dass wir im Lebenssinn oder vielleicht auch Wege geführt werden, manchmal, die für uns zweite Wahl gewesen wären oder nicht so bequem sind, haben aber das Leben, dann können wir es genießen und dann ist das Leben in uns und dann ist es lebendig und dann ist es Freude und dann ist es Leben und außerdem schwingt da diese Ewigkeit auch mit in den Situationen dann oder beziehungsweise in unserem Leben. Weil wenn wir mit dieser Ewigkeitsperspektive durchs Leben gehen und unseren Alltag, wir meistern den nicht, der wird gemeistert für uns, dann hat es, diese Ewigkeit ist auch Herrlichkeit. Und dann leben wir praktisch in dieser Herrlichkeit in jeder Situation und erleben auch die Herrlichkeit Gottes in jeder Situation, weil er uns zu allem Möglichen befähigt, zu was wir eigentlich gar nicht fähig wären. Wir haben Geduld, wir haben die Möglichkeit zu vergeben, weil die Liebe stärker ist als Recht haben und unser Stolz, unser Fleisch und. Und dann kann praktisch dieses zweite Wahl Leben oder beziehungsweise Dinge, die wir uns gewünscht haben, praktisch in den Hintergrund treten und dann wird das wahre Leben in uns wirksam, sichtbar und erlebbar. Genau, das glaube ich. Amen. Amen. Ja, wir leben im Glauben. Leben im Glauben. Und ich glaube, im Glauben ist, zu leben heißt auch, ja, es heißt im Glauben zu leben. Es heißt nicht so, wenn man so Religion betrachtet oder die Welt hat ja oft das Bild von Religion, ja, du hast so deine Rituale, du hast so das, was du machst, um halt irgendwie deine Götter zu besänftigen oder so. Aber das machen wir ja nicht, weißt du? Ich meine, es ist ja, das ist ja nicht unser Job, weißt du? Wir glauben ja, dass Gott wirklich da ist, weißt du? Es ist schon gut, vielleicht so zu sagen, hey, du musst das jetzt nicht immer so, okay, es muss immer die Eingebung vom Herrn kommen, sonst mache ich gar nichts, sonst sitze nur auf der Couch. Es ist schon gut zu sagen, okay, hier vielleicht hier mache ich Abendmahl, hier mache ich faste ich mal oder irgendwie, wie du es halt so aufs Herz bekommst. Aber es ist auch wichtig, wirklich da geführt vom Geist zu sein. Du siehst es bei Saul war es so, weißt du, der hat irgendwie, als der sein war frisch König und dann haben sie, glaube ich, gegen die Philister gekämpft. Und dann hat er irgendwie die Idee bekommen, ja, wir irgendwas für den Herrn, also wir essen jetzt nichts, weil, ich glaube irgendwie sowas, weil, und wer isst, der ist verflucht oder so. Und das irgendwie für den Herrn, das hat er irgendwie, das war nicht vom Geist eingegeben, weißt du, das hat er irgendwie so für sich gehabt, dachte, ja, das ist für Gott und das ist irgendwie gut so. War am Ende ein Riesenmist, weil sein eigener Sohn hat das irgendwie nicht, war schon weg, hat es nicht mitbekommen, hat was gegessen gehabt und so. Und ist alles komplett nach hinten losgegangen und hat ihm am Ende sogar auch sein Königtum gekostet. Ist Samuel zu ihm gekommen, hat gesagt, hey, was machst du da überhaupt? Und hat gesagt, ja, jetzt wird Gott dir das Königreich wegnehmen und wird es einem geben, der nach seinem Herzen ist. Und das ist wichtig, weil es nach seinem Herzen, weißt du, wenn du es in der Bibel liest, liest du sehr oft so, bei Leuten, wo es dann steht, ja, ich glaube in der Elberfelder ist es zumindest so, dass da steht dann immer so, sie tat, was, wie es gut war in seinen Augen oder sie sagen sich, hey, mach es so, wie es gut ist in deinen Augen und dann weißt du meistens oft, okay, das ist nicht so gut am Ende, weil es meistens denken sie, ja, halte ich für richtig, halte ich für gut, aber ist dann oft nicht das, was Gott eigentlich wollte. Und weißt du, wenn bei David merkst du, da war es dann anders, der hat es einfach gemacht, wie er, ich glaube, er hat so ein bisschen das Herz Gottes gekannt. Weißt du, er hatte da Offenbarung, wie es nach dem Herzen Gottes ist. Und es war, manchmal würdest du sagen, das kann doch nicht sein, weil es manchmal so zumindest scheinbar war, dass es gegen das Gesetz geht. Weißt du, die haben da von den Schaubroten gegessen und so weiter, wo du denkst, hey, das geht doch eigentlich nicht. Oder haben viele Dinge gemacht, die jetzt nicht so direkt aus dem Gesetz herauszulesen, wenn die aber trotzdem, weißt du, auf dem Herzen Gottes waren. Und ja, einfach, weißt du, ich glaube, das ist wichtig, dass wir da lernen, wirklich diesen Weg zu gehen, wirklich am Herzen Gottes nahe zu sein. Das kannst du nicht, wenn du das Gesetz auswendig kannst. Das kannst du nicht, wenn du alle Regeln befolgst, sondern dafür musst du Gott kennen. Dafür musst du ihn kennen, der die Gesetze gibt, der dir die Regeln gibt. Und dafür musst du nah an seinem Herzen sein. Und weißt du, David war so jemand, weißt du? Wenn du die Psalme liest von ihm, gerade so Psalm 22 zum Beispiel, siehst du, hey, er hatte schon eine Offenbarung von Jesus und auch von seinen Leiden, weißt du, der hat es schon gesehen. Es war, der war da ganz nah dran und er kannte das und für den waren viele Dinge, die er getan hat, das kam einfach, glaube ich, aus ihm heraus, weil er einfach wusste, hey, das ist in Gottes Herzen. Und Gott will, dass wir solche sind, dass wir so nah an seinem Herzen sind, dass wir keine Gesetze, dass wir keine Regeln mehr brauchen, weil es einfach, wie es die Bibel heißt, weißt du, dass er sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben hat. Weißt du, er hat es in unsere Herzen geschrieben. Es ist drin und wir müssen es eigentlich nur rauskommen lassen. Wir müssen eigentlich nur zulassen, dass es rauskommt. Und dafür müssen wir ihn kennen. Dafür musst du ganz nah an seinem Herzen sein. So, und ich meine, komm mir gerade, wenn du es in der Welt anschaust oder in die Wissenschaft schaust, weißt du, da versucht man ja die Gesetzmäßigkeiten und die Regeln, die diese Schöpfung eigentlich bestimmen, versucht man herauszufinden. Versucht man, indem man sich das anschaut, sagt, gucken, okay, wie funktioniert das? Und dann versucht man, das daher zu bekommen. Und damit kann man ganz schön viel erreichen, wie du ja siehst. Aber weißt du, irgendwo ist eine Grenze. Weißt du, man kommt nicht, in den geistlichen Bereich kommst du damit halt überhaupt nicht rein. Also es gibt Leute, die es irgendwie versuchen oder gemacht haben, aber das war reiner, ist nicht viel bei rausgekommen oder viel bei rumgekommen. Und dann hast du am Ende irgendwas, wo du dann glaubst, ja, es gibt ja nur diese Materie, was dann auch zu nichts führt. Aber deswegen musst du eigentlich den geben dahinter, der die Gesetzmäßigkeiten gegeben hat. Weißt du, den musst du kennen, weißt du, der die Gesetzmäßigkeiten der Welt gegeben hat. Wenn du den kennst, weißt du, dann verstehst du auch die Gesetzmäßigkeit der Natur. Dann kannst du auch das alles verstehen. Und darüber hinaus kennst du ihn noch, kennst du auch das Geistige. Weißt du, es ist einfach noch mal ein Level drüber. Es ist noch mal eine Ebene höher, weißt du. Es ist einfach noch wie eine ganz andere Dimension, die da aufgeht. Und das ist nicht irgendwie, dass du es dann schaffst, das ganze Gesetz zu erfüllen, sondern es geht sogar noch drüber hinaus. Also es geht sogar noch drüber hinaus. Das hast du bei Jesus auch gesehen, weißt du, er hat das Gesetz erfüllt, das stimmt. Aber es ist, weißt du, du merkst es bei den Sachen, wenn du seinen Wandel anguckst, es ging noch mal drüber hinaus. Weißt du, es waren Dinge, wo die Pharisäer eigentlich dachten, er geht gegen das Gesetz, aber hat gar nicht gestimmt und es war einfach noch mal drüber hinaus. Es war einfach etwas, was du, wenn du nur das Gesetz analytisch nach dem Verstand betrachtet hättest, wärst du gar nicht drauf gekommen, aber es war trotzdem das Richtige zu tun. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir da nah an seinem Herzen sind, weil das kriegst du in deinem Verstand nicht hin. Da kannst du dir alle möglichen Schriften anschauen und was alle möglichen Kirchenväter und Theologen gesagt haben, was ja alles schön und gut ist und wo du auch sicher viel rausziehen kannst. Aber es braucht trotzdem noch das Drüber, dass du vom Geist empfängst, dass du sein Herz kennst, dass du weißt, wie sein Herz schlägt. Und das ist manchmal echt, manche Leute wissen einfach, oder kannst es dir so vorstellen, weißt du, wenn du Menschen kennenlernst, wenn du verheiratet bist oder so, du lernst den Menschen dann immer besser kennen und mit der Zeit weißt du so ein paar Sachen, die andere vielleicht nicht wissen, oder du weißt auch Sachen, wo du Dinge vielleicht, die hinter dem nur was man sagt, stecken, sondern du weißt auch, okay, was meint die Person damit und so. Und dann, weißt du, dann lernst du es besser kennen, dann weißt du auch, wie du handeln musst. Und das ist bei Gott, glaube ich, genauso. Weißt du, Gott sagt dir vielleicht manchmal Dinge und da steckt aber noch was dahinter, weißt du, weil er will, dass du sein Herz kennst. Er will nicht nur, dass du Befehle befolgst, sondern er will, dass du sein Herz kennst. Und ich glaube, es ist wichtig zu lernen, was ist sein Herz auch in dieser Zeit. Weißt du, ich glaube, es wird nicht ausreichen, einfach nur so christlich Befehle zu befolgen. Okay, der Herr hat gesprochen und wir tun es, das ist gut. Aber ich glaube, Gott spricht will von Herz zu Herz zu uns sprechen. Der Pastor predigt ja immer, dass er uns führt mit seinem Auge. Weißt du, das ist was Intimes. Das ist nicht irgendwie der Oberbefehlshaber, der weit entfernt ist und die Befehle ausspricht, die dann irgendwie zu dir durchsickern und du machst halt und sagst, okay, ist halt so. Sondern das ist was sehr Intimes, das ist was Nahes, wo du einfach auch nicht so, vielleicht nicht immer dir im Verstand nach klar ist, was zu tun ist und du deswegen diese Nähe haben musst. Weil du musst ja dann auch es braucht ein bisschen, dass du das selber aufnimmst und selber auch, sag ich mal, auslegst oder einfach auch weißt, oder auch da dann hinterhergehst. Das ist nicht, also viele sagen sich ja, okay, wenn Gott nur mir sagen würde, okay, mach das genau so und so und so, zieh morgen das orangene T-Shirt an und dann geh zum Lidl und nicht zum Aldi und so weiter. Aber das wäre langweilig und wäre auch nicht das, was Gott will. Weißt du, es ist wichtig, dass du an seinem Herz bist, dass du einfach merkst, hey, dass du, und dann ist es nicht mal mehr, dass Gott dir wirklich die Dinge so sagen muss oder dass du die physische Stimme hast, sondern du weißt einfach, was zu tun ist. Du weißt es einfach. Wir haben es ja in der Schule immer wieder von Stimme Gottes hören und weißt du, bei mir ist das so, die meiste Zeit ist das nicht so, dass ich eine laute Stimme höre, sondern man hat einen Eindruck, man weiß einfach auf einmal irgendwas. Irgendwas ist einem, oft fühlt sich sogar an wie eigene Impulse, weil er macht es mit dir selber. Weißt du, ich meine, wenn ich es dann trenne, dann merke ich, okay, nee, das kommt nicht von mir, das kommt schon von woanders. Aber es gibt so eine Ebene, wo das so eins ist, dass du es manchmal gar nicht mehr so genau unterscheiden kannst. Und das ist ja, weil wir eins mit ihm sind und da will er uns hinführen. Das ist nicht, weißt du, das war halt so alter Bund. Okay, Gott hat gesprochen, meistens dann durch den Propheten, meistens nicht mal sogar direkt zu den Leuten. Und dann hat man das halt so befolgt oder ist man dem nachgegangen. Aber weißt du, wir leben im neuen Bund und da will Gott wirklich ganz nah bei uns sein und dass wir dann wirklich, dass das wirklich ineinander übergeht, dass es nicht mehr ist, Gott spricht, wir tun, sondern vielleicht braucht es das auch mal, vielleicht ist es auch mal gut, aber dass es mehr und mehr so wird, dass wir einfach geführt sind, einfach geleitet sind, einfach tun und es kommt einfach hervor und wir müssen uns gar nicht mehr anstrengen, müssen gar nicht mehr groß sagen, oh, was ist der Wille des Herrn oder da groß im Zweifel sein, sondern es geht einfach, fließt einfach aus uns heraus. Aber dafür braucht es halt wirklich diese tiefe Nähe und das ist wirklich wichtig, dass du es lernst, wirklich immer verbunden zu sein, immer in dieser Nähe mit ihm zu sein, immer einfach sein Herz zu suchen, weißt du, es einfach. Weil wenn du immer nur nach Gesetz zu befolgen gehst, da ist auch so ein Stück weit drin, okay, ich will es halt richtig machen. Sag mir, was zu tun ist, ich will es halt richtig machen. Aber wenn du sein Herz suchst, dann weißt du, da ist da auch was mehr. Sagst du, hey, ich will eins mit dir sein. Das ist mehr als nur, okay, ich will halt meine Pflicht richtig erfüllen, sondern da ist noch mehr, hey, da steckt auch Liebe drin. Weißt du, ich will eins mit dir sein, ich will vereint mit dir sein. Und daraus handeln und dann wirst du, weißt du, dann ist es nicht, dass du was tust, weil du es richtig tun willst, damit du sagen kannst, okay, habe ich gut gemacht, sondern da tust du nichts, weil du weißt, hey, wenn ich das jetzt tun würde, würde ich gegen sein Herz gehen und das will ich nicht, weil ich ihn liebe, weißt du. Und ich glaube, da will er uns reinführen und das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Amen. Amen. Amen. Ja, mit ihm verbunden sein, das ist es, woraus ankommt. Und darin, also ich glaube wirklich, dass da auch eine ganz große Leichtigkeit drin ist. Gott hat es uns wirklich leicht gemacht. Ich habe mich in letzter Zeit mit den Gleichnissen beschäftigt, in Markus 4 und wollte euch mal eins vorlesen, weil es einfach so stark ist und einfach so diese Leichtigkeit auch so richtig vorkommt. Also Jesus spricht und er vergleicht das Reich Gottes. Also er macht das Gleichnis vom Reich Gottes und er sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und er schläft und er steht auf, Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Ja, und also es wird eben dieser Same ausgestreut und der Mensch legt sich hin und schläft und dann kommt einfach diese Frucht hervor. Und der Same ist ja auch das mit dem, also ist ja auch gleichzusetzen mit dem Wort Gottes, was eben ausgesät wird. Ja, auch heute Abend werden ganz viele Samen ausgesät. Und genau, wenn eben der Boden in unserem Herzen gut ist, auch da geht das Gleichnis ja voraus mit dem Herzensboden, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann geht halt die Frucht auch hervor, von sich selbst. Also es heißt, die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Und dieses von selbst Frucht hervorbringen, das steht im Griechischen automatos. Und ihr kennt das Wort, das heißt Automat, ne? Automatos, automatisch. Also es geht halt auch von sich selbst eben, kommt die Frucht hervor. Aber ich denke, wichtig ist, wie es der Josua auch gesagt hat, ist einfach, dass wir uns positionieren, dass wir eben diese Zeit mit Gott verbringen, auch mit dem Wort Gottes, dass wir uns wirklich diesen Samen aussetzen, dass er in unser Herzen fallen kann und dass dann eben auch die Frucht hervorbringen kann. Und ich hatte es schon angedeutet, also dem Gleichnis geht ja das mit dem vierfachen Ackerboden auch voraus. Ja, ihr kennt das auch alle. Mancher Samen fällt auf den Weg, mancher auf den felsigen Boden, der nicht so viele Wurzeln schlagen kann. Dann gibt es den Samen, der in die Dornen ausgestreut wird. Und dann gibt es halt eben noch den guten Boden, der dann auch 30-fach, 60-fach, 100-fach Frucht bringt. Genau, und ich denke, wir sind jetzt keine Leute, die komplett ihr Herz verhärtet haben mit dem Weg und mit dem felsigen Grund. Da denke ich, das trifft nicht so auf uns zu. Aber ich denke vielleicht, also das mit den Dornen, das ist mir noch so ein bisschen hängen geblieben, weil die Dornen, erklärt Jesus dann später, das steht so für die für die Verlockung des Reichtums oder auch für Sorgen, die dann einfach so das Wort Gottes so ein bisschen ersticken wollen oder vielleicht klein machen wollen oder wo der Same vielleicht manchmal nicht so ganz durchkommt. Und ich denke, da ist es auch einfach an uns, wirklich unseren Boden gut vorzubereiten. Also das heißt ja auch, werft alle Sorgen auf ihn. Ja, das ist die wahre Demut, dass wir uns wirklich frei machen von Sorgen, von Zweifeln, von ja, von Verlockungen des Lebens auch, ja, dass wir nicht so sehr auf das Natürliche schauen, auf, ja, wie wir dastehen oder unserem Reichtum hinterherlaufen, sondern uns wirklich auf Gottes Reich fokussieren, egal was die Umstände sagen, und wirklich da auch einfach diese Zeit verbringen, ja, unseren Herzensboden vorbereiten, das ist das, was wir tun können. Und wenn dann der Same, also Gottes Wort, auf uns kommt, wir uns dem aussetzen, ja, ist natürlich auch wichtig, sich dem Samen auszusetzen, ne? Aber dann passiert es eigentlich schon automatisch, ne? Es steht wirklich da, Automatos, und die Frucht wird hervorkommen. Das ist einfach als große Ermutigung, einfach, ja, zu schauen, gibt's da Dornen oder so, die einfach gleich rauszuziehen. Das ist auch keine große Sache. Gott hat es uns ja auch leicht gemacht, das einfach ans Kreuz zu bringen. Wenn da was ist, ja, entfernt es einfach gleich und, ja, haltet euren Herzensboden rein, und dann kommt die Frucht automatisch. Amen. Ja, da ist guter Boden und die Frucht ist schon da, von daher. Ja, aber was ist dann die Frucht? Ja, das ist halt so auch diese Möglichkeit, in der Herrlichkeit Gottes zu sein und die Freude da, die Kranken zu heilen, die Dämonen auszutreiben, ja, Gottes Reich zu verbreiten, das ist also die Frucht, was da rauskommt, und ist schon stark, das zu wissen. Heute möchte ich auch so zum Teil auch teilen, was ich am Sonntag geträumt hat. Das war schon eine gute Traum, und ich muss nur halt so in drei Teile auch da teilen, und es hängt drauf an, von was Astrid vorher gesagt hat, mit das Licht Gottes, die da kommt und uns ja auch fühlst und die Dunkel auch so wegbringst. Und es war halt so, wir waren in der Wald, ich und Irena halt, Irena, Pastorin, ja, und wir haben dann die Sonnenaufgang betrachtet, ja, es kam so die Sonne auf, und als wir das gesehen haben, das war so schön zu sehen, halt so, ja, von der Ferne zu betrachten, das zu genießen, das mag jeder halt, ja, und wir wissen, dass die Sonne steht vor Gottes Herrlichkeit, ja, die Sonne steht vor Gottes Herrlichkeit, vor Gottes Licht, und auch vor Gott selber und auch vor Jesus Christus steht auch die Sonne dann, ja, und das ist schon so der erste Teil, wo ich so dachte, ja, wir streben, okay, wir sind hungrig nach Gottes Herrlichkeit, wir sind hungrig nach seinem Licht, nach seinen Werken, ja, wir wollen, dass das in uns herankommt, wir wollen, dass das uns auch, ja, rein, das Licht rein in uns kommt, damit das auch rausgehen kann zu den anderen und zu der Welt um uns herum. Und das war schon stark, und das war halt so der erste Teil von meinem Traum. Und dann der zweite Teil ist also, als wir das betrachtet haben und gesehen haben, plötzlich kam die Sonne an uns näher. Ich habe die Sonne halt so in eine, ja, sag mal so einen Schritt, und war die Sonne da halt, ja. Es hat sich bewegt, aber es hat sich bewegt zu uns. Und ist halt so, stell mal vor, du hast die Herrlichkeit Gottes, die zu uns kommt. Das ist, was wir, worauf beten, immer halt. Also wir beten, dass Gottes Herrlichkeit in unserer Mitte kommt und, ja, das wirkt in uns, ja, dass die Kranken geheilt wurden und alles. Und das war schon stark, weil, ja, ich konnte, ja, meine Augen waren nicht so verblendet, weil wenn die Sonne so, stell mal vor, die Sonne ist da, so halt einen Schritt weit weg, das ist schon was Mächtiges, ja, und ich habe das betrachtet, aber dann habe ich gesehen, als das so vorübergegangen ist, bei uns so kam auch die Teil des Erdes, die auch mitgerissen wurde, ja, als die Sonne so vorbeigegangen ist. Und ich merkte halt so, war wie ein Muster, ja. Die Sonne kommt, und wenn es das vorübergeht, kommt auch ein Teil des Erdes, die auch mitgerissen ist. Und dann habe ich bemerkt, hey, also die Erde steht vor das Fleischliche, ja, was Natur ist, was nicht Geist ist halt, ja. Und wenn Gottes Herrlichkeit da ist, kommt das von Fleisch, also das wird halt so mitgerissen, ja. Und es manchmal tut weh, manchmal ist nicht das schönste Gefühl, die jemand hat, haben möchte, aber es ist halt so notwendig, weil wir wissen, Gott ist herrlich, der ist vollkommen Liebe, aber Gott ist auch herrlich, heilig, ja. der ist heilig. Und was nicht von Geist mit ihm verbunden ist, wird schon weggerissen. Das ist schon, ja. Und der Prozess ist manchmal nicht leicht. Aber die Bibel sagt uns, dass wir können Gott nicht gefallen, wenn wir nicht im Geist und Wahrheit uns treten, ja. Und das ist halt so gut zu wissen, dass alles, was nicht da gehört, wird mit der Heiligkeit weggerissen. Das muss weg, Amen. Und Gottes Heiligkeit muss da bleiben, ja. Und ich habe auch so, ja, das war dann der zweite Teil des Traums, ja. Das dritte Teil war halt, ich habe bemerkt, dass, ja, es in mir halt so, dass nicht jeder das mitmachen konnte. Also es gab so halt die Zeit, wo, wenn das zu uns gekommen hätte, hätte das auch unser Leben halt so gekostet, ja. Das habe ich, und in meinem Traum habe ich das erfunden, hey, wir brauchen also eine Zeit, wo wir erstmal so zur Seite gehen, damit, ja, nicht wir in, sag mal so, dass das uns schadet, ja. Und dann habe ich bemerkt, dass als wir da hingegangen sind, gab so einen Ausweg, kamen zwei Soldaten und hat uns gezeigt, wo wir ausgehen konnten und da halt so in Sicherheit kommen, ja. Und als wir da raus waren, habe ich erstellt, dass wir fünf waren, halt. Fünf Leute waren da. Und wir wissen, was fünf steht. Es steht vor Gnade von Gottes, ja. Es steht vor Gunst, es steht vor Barmherzigkeit Gottes. Und das ist halt so, ja, Gott weiß bestimmt, wo jeder steht. Gott weiß, was, ja, also wir sind unterwegs und wir lernen Gott mehr und mehr kennen. Aber es ist halt so, der gibt uns die Gnade auch, und in seine Liebe zu wachsen, als, ja, als wir ihn mehr und mehr kennenlernen. Aber der gibt auch so die Gnade und Barmherzigkeit, ja. Wir müssen das nicht aus eigenen Kraft alles erfüllen. Christus hat das alles vollbracht, ja. Und Gott hat ihm an uns geschenkt. Und wenn wir diese Sachen, ja, sag mal so Zorn oder halt so, ja, was die Seele manchmal bringt, ja, diese Sachen muss halt so an Kreuz gebracht werden, ja, was uns die Anstoße muss ans Kreuz gebracht werden, damit wir in die Herrlichkeit Gottes bleiben können. Und das ist halt auch ein wichtiger Aspekt zu wissen, dass um die Herrlichkeit Gottes da drin zu bleiben, da drin zu stehen, ja, da müssen also im Wort Gottes wandeln, wir müssen also auch in die Wahrheit Gottes bleiben, wir müssen auch verstehen, dass Gott halt uns auch die Gnade schenkt, ja, ist alles kein Muss und sowas, das gleich wirst du, ja, für Strafen, wenn Strafe kommt, wenn was nicht stimmt, aber Gott gibt uns auch die Gnade, der schenkt uns die Gunst und der gibt auch die Zeit, damit wir die Sachen auch so, wenn was kommt, ja, was uns in die Herrlichkeit Gottes oder in Reich Gottes verhindern können, weiter und voranzukommen, der ist gnädig, der ist Barmherzigkeit, der schenkt uns die Zeit, aber Ziel ist, dass wir in Herrlichkeit wandeln, in der Mitte und auch vorangehen und im Gottes Reich weiterbauen. Amen. Das wollte ich nur teilen und ja. Amen. Weißt du, ich bin heute Abend nach all diesen Predigten total entspannt. Ich bin so entspannt, dass mein Kopf so leer ist. Aber das ist cool. Ich liebe das, wenn mein Kopf so leer ist, dass ich überhaupt nicht mehr selber denken kann. Das ist echt das Beste. Weißt du, fürs Reich Gottes ist das das Beste. Das ist wirklich diese, selig sind die Armen im Geist, denn sie werden das Reich Gottes sehen. Weißt du, wenn wir hier arm sind an Gedanken, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, Gemeinschaft mit ihm haben, dann erkennen wir seine Wege, die er für uns vorbereitet hat. Dann erkennen wir seine Pläne, weil dann sind wir offen für sein Reden zu uns, offen für sein Wirken an uns und in uns. Weißt du, damit geben wir ihm die Erlaubnis, an uns zu wirken. Wir geben ihm den Vorrang. Wir sagen ihm, nicht ich, nicht meine Gedanken, nicht das, was ich möchte, sondern das, was du möchtest, Herr, soll hervorkommen. Und das ist dieser Fokus, dieses Ausgerichtetsein, zu glauben, zu wissen einfach in unserem Herzen, Gott ist gut. In ihm ist keine Finsternis. Er ist Licht. Er ist einfach nur gut. Und er liebt uns. Und er hat das Beste vorbereitet für uns. Weißt du, er hat das Beste vorbereitet für dich. Egal, wie gut es dir gerade geht, egal, durch was du gegangen bist. Du hast schon so oft erlebt, dass Gott dich herausgeholt hat aus Situationen. Du hast Heilung erfahren. Du hast seine Liebe spüren dürfen. Und ich sag dir, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Es ist noch nicht das Ende. Weißt du, für die Menschen in der Welt, wenn sie bestimmtes Alter haben, dann bereiten sie sich auf den auf den Ruhestand vor. Dann gehen sie in den Ruhestand und bereiten sich so langsam darauf vor, immer älter und älter und schwächer und kränker zu werden. Aber weißt du, für uns ist das nicht das Ende. Für uns beginnt's immer wieder neu. Wir haben ein neues Leben und wir können jeden Tag neu beginnen, jeden Tag neu aus der Kraft Gottes leben. Jeden Tag gibt es neue Hoffnung, neuen Glauben, neue Stärke, neue Kraft. Oh, weißt du, Jesus hat alles vollbracht. Er hat alles voll Kraft vollbracht. Wir können wirklich entspannen. Wir können loslassen. Loslassen. Loslassen. Wir brauchen nichts mehr festzuheben. Sogar unsere Pläne, unsere wunderschönen Pläne, wie es sein soll, wie Gott uns gebrauchen soll, wie er durch uns wirken soll, was er mit uns machen soll. Selbst die dürfen wir loslassen. All die schönen Pläne, was Gott machen sollte. Weißt du, einfach loslassen. Einfach ihm immer wieder hingeben. Weißt du, das ist wichtig, dass wir uns auch nicht in irgendwas verrennen, sondern dass wir immer wieder sagen, Herr, ich gebe dir alles hin. Ich gebe dir meine ganzen wunderschönen Pläne, die ich habe. Ich lege sie dir hin. Mach du mit mir, was du willst. Dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich will nicht meine eigenen Wege gehen. Ich will nicht, dass du meine eigenen Vorstellungen durchbringst. Funktioniert eh nicht, kann ich dir gleich sagen. Sondern wir wollen, dass Gottes Willen in unserem Leben zustande kommt. Und dazu ist es immer mal wieder nötig, dass wir alles loslassen. Alle unsere Pläne, alles, was wir uns auch wünschen, dass wir es loslassen und dem Herrn hingeben. Weißt du, wenn wir loslassen, dann sehen wir, wo wir vielleicht an was festgehalten haben, wo wir vielleicht irgendwie verbissen drauf waren. Und wo Gott uns dann sagt, schau, das darfst du loslassen. Ich will dir es doch geben. Aber vielleicht auf eine andere Art und Weise, so wie du dir das vorstellst, so wie du dir das denkst. Sei entspannt. Sei locker. Mein Plan für dich steht seit Anbeginn der Welt fest. Du kannst in meinen Wegen wandeln. Ich habe alles für dich vorbereitet. Komm, komm, geh in meinen Wegen. Da ist sicher, da bist du sicher. Da kommt alles hervor, was ich für dich geplant habe. Komm, wir machen das gerade mal. Dass wir einfach alles mal unserem Herrn hinlegen. All unsere Pläne, all unsere Vorstellungen, all unsere Wünsche, wie was zu sein hat. Sprich mir einfach mal nach. Sag, Herr, ich gebe dir heute Abend alle meine Pläne, alle meine Vorstellungen, alle meine Wünsche. Ich will nur eines, dich, Herr, und dass du deine Pläne in meinem Leben verwirklichen kannst. Dass dein Reich hier auf dieser Erde immer sichtbarer und sichtbarer wird. Und du darfst mich gebrauchen, so wie du es seit Anbeginn der Zeit für mich vorgesehen hast. In Jesu Namen. Amen. Wuhu, ist das ein gutes Gebet? Wow, ein gutes Gebet. Weißt du, das ist gut. Oh, Gott freut sich. Und du wirst sehen, dieses Gebet hat Auswirkungen. Du wirst es sehen und du wirst dich freuen. Du wirst tanzen und jubeln, weil Gott hat viel, viel mehr für dich. Ja, hat viel mehr für dich. Viel mehr. Es beginnt erst jetzt. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. In diesem Zustand, wenn du losgelassen hast von dir selber, dann kann Gott in deinem Leben das aktivieren, was er im Himmel vorgesehen hat. Amen. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gott in dieser Zeit einiges im Himmel vorgesehen hat, was er aktivieren möchte in unserem Leben. Amen. Diese Woche haben wir Evangelisationswoche. Einige sind auf der Straße heute Abend. Da will er Zeichen und Wunder aktivieren und da will er Bekehrungen aktivieren. Da will er Begegnungen mit Jesus aktivieren. Da will er einfach Dinge aktivieren für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und so möchte er auch in deinem Leben, jetzt gerade in dieser Zeit, er möchte Dinge aktivieren vom Himmel her. Er möchte aktivieren, zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz einen Durchbruch, oder er möchte aktivieren vom Himmel etwas für deine Familie, eine Versöhnung, eine Wiederherstellung, oder er möchte vom Himmel aktivieren ein Wunder in deinem Körper oder in deiner Seele oder wo auch immer, einen Durchbruch. Das sind Dinge, die möchte er aktivieren. Und entscheidend ist, und deswegen ist es so wichtig, was Astrid gesagt hat, entscheidend ist, dass wir ihn es tun lassen, weil er will es aktivieren. Ja, wir neigen oft dazu, dass wir versuchen, irgendwas zu aktivieren, weil wir denken, ja, das ist jetzt das, was gebraucht wird, also aktivieren wir es. Aber Gott will es aktivieren. Ja. Der bekannte Spruch auf Englisch heißt ja, let go and let God. Ja. Also lass los und lass Gott machen. Ja. Let go and let God. Lass los und lass Gott machen. Und dann aber kannst du wiederum gleichzeitig eben, wenn du weißt, okay, lass los, lass Gott machen, dann heißt es auch, dass du nicht passiv bist, sondern du verbindest dich im Glauben mit dem, was er tun will. Amen. Und es ist wichtig, weißt du, es ist wichtig, dass du immer wieder jeden Tag, dass du Gott fragst, Herr, was ist heute für mich vorbereitet? Was ist heute für mich im Himmel abholbereit? Was möchtest du heute aktivieren in meinem Leben? Du lässt los und dann kann er in deinem Leben imprägnieren, sozusagen, also dich damit beeindrucken, mit anderen Worten, mit dem, was er aktivieren möchte. Und damit kannst du dich im Glauben verbinden. Also ich empfehle dir einfach immer wieder, auch morgens, auch wenn du zur Arbeit gehst, ja, nicht einfach nur denken, okay, heute mache ich wieder das, was ich gelernt habe, einfach so nach Schema F oder überhaupt, so wie man es halt macht bei der Arbeit, wie ich halt tick so bei der Arbeit, sondern sag, Heiliger Geist, was ist es, was du heute speziell durch mich aktivieren möchtest? Möchtest du vielleicht besonders Liebe für meine Kollegen aktivieren? Oder möchtest du vielleicht Heilung für Leute um mich herum aktivieren? Oder möchtest du ein neues Projekt aktivieren? Oder eine neue Strategie? Oder eine neue Art und Weise, Dinge zu säen? Einfach zu sagen, Herr, was hast du Besonderes heute, um in meinem Leben es zu aktivieren? Vielleicht möchte er was aktivieren in deiner Ehe. Vielleicht möchte er, dass du deiner Frau eine Rose mitbringst abends oder was auch immer. Ja, das können so Kleinigkeiten manchmal sein. Ja, wo er was aktivieren will. Ja, vielleicht hast du schon lange keine Rosen mehr mitgebracht oder wie auch immer, möchte das wieder neu aktivieren. Ja, also Gott ist kreativ und das Geniale bei ihm ist, kein Tag ist langweilig. Amen. Wusstest du, dass es im Himmel keine Langeweile gibt? Allein schon das Wort kann es im Himmel nicht geben. Langeweile. Im Himmel ist erstens mal schon mal nichts lang, weil alles ist ewig, ja. Und ewig ist außerhalb von Zeit. Also es ist nicht lang und weilig auch nicht. Ja, weil eben im Himmel gibt's keine Zeit, sondern im Himmel ist alles immer frisch, ja. Ist alles immer frisch und neu. Ja, das ist ständige Kreativität vom Thron Gottes, wenn du schaust in der Bibel, Offenbarung 4, im Thron Gottes, ständig pulsiert Energie vom Thron Gottes, ständig Neues. Die sieben Geister Gottes, Blitze, Donner, all diese Dinge gehen aus vom Thron Gottes. Energie, Wirksamkeiten, Zuteilungen. Gott tut ständig Neues. Er ist unendlich kreativ. Amen. Das heißt, kein Tag in deinem Leben sollte einfach so ein 0815-Tag sein. So, wo du sagst, okay, heute mache ich das. Heute ist schon vorhersehbar, was ich heute mache, weiß ich eh schon. Ich gehe zur Arbeit, Stechuhr rein. Gut, Lochkarten gibt's heute nicht mehr, aber meine Arbeitszeit 1 kennen und dann gehe ich dahin und dann sitze ich meine Zeit ab und spitze meine Bleistifte und dann gehe ich wieder nach Hause. Okay, ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber ja, verstehst? Sondern, weißt du, sieh es von der Seite. Gott hat für jeden Tag etwas Frisches für dich. In jedem Tag. Und weißt du, wenn es nur eine Sache ist, aber die kann deinen ganzen Tag, im Englischen sagt man so, it can make your day. Also es kann deinen ganzen Tag sozusagen mit Freude erfüllen. Ja? Eine Person, der du von Jesus erzählen kannst, die offen ist, kann deinen ganzen Tag mit Freude erfüllen. Ja? Weil du einfach spürst, Gott wirkt durch dich. Ja? Eine kreative Idee, wo du plötzlich sagst, wow, jetzt habe ich den Durchbruch für die Lösung des Problems und bei meiner Arbeit, wumm, mach deinen Tag. Ja? Ein gutes Gespräch mit deinem Chef oder mit einem Arbeitskollegen kann deinen Tag machen. Ja? Erwarte, dass Gott jeden Tag so etwas für dich hat. Amen. Mindestens eine Sache, okay? Wollen wir dafür glauben, dass er mindestens ein Highlight für jeden Tag für dich hat? Mindestens eine besondere Sache, die nicht einfach das Übliche ist, ja? Auch wenn du nach Hause kommst, nicht einfach das Übliche, okay, Küsschen, Küsschen, hallo, essen, schlafen, weil sie im Wecker klingelt und so weiter. Verstehst du? Amen. Sondern etwas Besonderes. Küsschen, Küsschen ist schon gut, aber verstehst? In jedem Bereich, weißt du, in deiner Ehe, du kannst, wenn du eine Zeit verheiratet bist, dann going through the motions, ja, halt so das, ja, so eingefahrene Trott und so weiter, läuft halt irgendwie so. Nein! Gott hat Frisches für dich. Amen. Frisches in deiner Ehe, Frisches in deiner Arbeit, Frisches in deinem geistlichen Leben, Frisches in deinem Wandel mit Gott, Frisches in deinen Beziehungen. Einfach frisch vom Himmel etwas aktiviert. Amen. Joshua Mills hat es mal so schön gesagt, er ist ja Musiker, ja, Lobpreiser, hat schon x Lieder geschrieben, ähnlich wie Irina auch. Ja, und Gott hat ihm mal gesagt, jeder Tag hat ein neues Lied. Und Gott hat ihn herausgefordert, in seinem Fall jetzt, jeden Tag von Gott, und wenn es nur ein kleines Lied ist, eine kleine Melodie, einen kleinen Vers, jeden Tag ein neues Lied von Gott zu empfangen. Okay, das würde jetzt nicht vielleicht dich herausfordern, wenn du kein Musiker bist oder das nicht deine Berufung ist, aber es drückt es aus. Weißt du, jeder Tag hat ein neues Lied. Amen. Das heißt, für jeden Tag gibt es etwas Neues von Gott, was er aktivieren will. Nicht nur natürlich eben in Form von Liedern, sondern in Form von Dingen, die er durch dich auf der Erde tun will. Amen. Oder die er in deinem Leben tun will, womit er dich überraschen will. Gott ist ein Gott der Überraschung. Wie wäre es, wenn du Gott vertraust dafür, dass er an jedem Tag neu, wenn du morgen aufwachst, dass dieser Tag wieder ein Tag wird voller Überraschungen. Amen. Und wenn du mal im Laufe des Tages Herausforderungen begegnest, wo du sagst, oh, das ist aber eine schlechte Überraschung, dann erwarte, dass Gott genau das benutzt, um was umso Besseres draus zu machen. Amen. Dass er umso stärker das zur Abschussrampe macht für eine positive Überraschung, für das Wirken Gottes. Amen. Halleluja. Wollen wir uns das ziehen im Geist? Ja? Wollen wir uns damit verbinden? Jeder Tag eine neue Überraschung vom Himmel, jeder Tag eine frische Inspiration, eine frische Wirksamkeit. Komm, lass uns einfach mal ausstrecken, auch hier über Livestream. Danke, Vater, dass du für jeden Tag etwas Neues, etwas Frisches für deine Kinder vorgesehen hast. Danke, Herr, dass du für jeden Tag eine frische Inspiration hast, für jeden Tag eine frische Erfahrung, eine frische Idee, einen frischen Durchbruch, eine neue Art von Leben, von Gespräch, von Wirksamkeit, von Wunder, was auch immer es ist, Herr. Herr, wir glauben dir, Herr, für jeden Tag etwas Neues, was aktiviert wird vom Himmel in unserem Leben, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass dieser heutige Tag ein Tag des Abenteuers ist, Herr, und dass der morgige Tag ein Tag des Abenteuers ist. Wir danken dir, Herr, dass wir kein grabbewachendes Leben empfangen haben, sondern ein Leben des Abenteuers. Abenteuerlich ist und voller Erwartung, nämlich was kommt jetzt, Papa, als nächstes? Halleluja. Spannend, Dieter. Halleluja. Was Neues, als Neues für dich. Frisches. Halleluja. Amen. Weißt du, Halleluja. Gib mir Jesus die Ehre. Weißt du, er hat uns nicht für ein eingefahrenes Leben vorherbestimmt. Religion ist immer eingefahren. Aber Gott ist immer frisch, Gott ist lebendig, Gott ist eine lebendige Person, sprudelnd. Ja, nicht umsonst hat Jesus gesagt, neuer Wein. Amen. Halleluja, sprudelnd. Sein Geist ist sprudelnd. Danke, Jesus. Halleluja. Amen, Marina. Etwas Neues für dich. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ja, und ich sehe wirklich im Geist, so wie jetzt einfach eine Umbruchssituation auch in deiner Firma ist, so sehe ich, wie Gott wirklich für dich neue Wege bahnt im Geist. Er wird Dinge neu aufstellen und neue Wege wirklich für dich bahnen. Dinge, wo du gar nicht mit gerechnet hast, werden Dinge passieren und er wird auch das, was um dich herum ist, er wird es für dich zum Guten benutzen, um dich ganz neu einfach zu platzieren und aufzustellen, einfach für das, was er für dich vorbereitet hat, sodass du in den vorbereiteten Wegen gehen kannst. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Hey, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist so gut. Vielleicht hat er ein neues Lachen für dich für deinen Tag. Wer weiß. Dass du einfach mal wieder so richtig die Freude Gottes erlebst. Weißt du, früher hat man es immer die Lachsalbung genannt, aber weißt du, es ist eigentlich einfach nur die Freude am Herrn, ne? Ich weiß noch, als es so zum ersten Mal, das war schon über 30 Jahre her, als wir das zum ersten Mal so erlebt haben, wie in Gottesdiensten sich so das Lachen freigesetzt hat unter den Leuten so stark. Und dann haben die Leute immer gesagt, der eine hat zum anderen gesagt, ach, ich wünsche mir auch mal so eine Lachsalbung. Und dann dachte man immer so, oh ja, das ist sowas, das muss auf ein Kommen, da plötzlich irgendwie so, mach Gott so. Und dann hat einer eine Lachsalbung und dann geht's, ja, dann geht's total ab. Aber weißt du, im Laufe der Zeit habe ich gelernt, es ist gar nicht alles so, dass wir immer nur darauf warten müssen, dass Gott irgendwie irgendwas auf uns draufschüttet, sondern wir können uns einfach auch mit diesen Wirksamkeiten verbinden. Weil die Freude im Herrn, die Ströme lebendigen Wassers, dieser frische Wein, ist ja in dir drin. Amen. Das heißt, wenn du, ich sag's mal herausfordernd für dich vielleicht, aber wenn du eine Lachsalbung in Anführungszeichen willst, kannst du sie immer haben. Das ist wichtig, ja. Und manchmal brauchen wir das. Und manchmal ist vielleicht die Inspiration für deinen Tag, ey, heute entscheide ich mich, egal was kommt, für die Freude am Herrn. Halleluja. Ich freue mich und hüpfe, egal was kommt. Halleluja. Umso mehr. Amen. Halleluja. Das ist eine gute Entscheidung. Weißt du, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Nicht umsonst sagt er das. Also Leute, die in der Freude des Herrn gehen, die segeln ganz anders durch Umstände durch. Als Leute, die tendenziell sind eh schon völlig verkrampft und ernst und dann kommt noch ein schlimmer Umstand oder ein schwieriger Umstand und dann ist tiefes Absinken. Nein, Halleluja. Wir sind die Freudigsten, die Fröhlichsten. Halleluja, wir haben Zugang. Weißt du, Gott hat mal zu mir gesagt vor einigen Jahren, weißt du, Georg, du hast zu jedem Zeitpunkt freien Zugang zu jeder Kraftwirkung, die im Himmel ist. Durch Jesus. Amen. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil Gott gesagt hat, oh ja, in dir habe ich einen besonders Heiligen gefunden. Nein. Sondern weil Jesus den Himmel aufgemacht hat, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Deswegen haben wir tatsächlich Zugang. Und wenn du merkst, weißt du, du musst manchmal einfach nur gucken, wenn du irgendwas irgendwie in deinem Leben oder in deiner Seele, du merkst irgendwie so, okay, was wäre jetzt das Gegenteil von dem Zustand, in dem ich jetzt gerade bin? Also zum Beispiel tendenziell leichte depressive Verstimmung. Was wäre das Gegenteil? Freude zum Beispiel. Also ziehst du dir das? Das Gegenteil vom Negativen. Ja? Oder du fühlst dich total schwach. Oh, warum auch immer. Vielleicht hast du schlecht geschlafen oder so. Oder keine Ahnung, zu viel gegessen oder was auch immer. Ja. So. Also, was machst du? Du ziehst dir Kraft. Amen. So einfach. Oder du bist total aufgeregt, total. Ja, irgendwie alles so, alles innerlich auf 180. Was ziehst du dir? Friede. Ja? Also weißt du, du kannst manchmal einfach deine Seele beobachten und gucken, okay, was braucht deine Seele gerade am dringendsten? Und das ist vielleicht durchaus die Wirksamkeit, die du gerade in dem Moment ziehen sollst. Amen. Ja, gehört wieder. Ja, auf jeden Fall. Halleluja. Du hast heute gemacht? Ja, ich war durch einen grippalen Infekt so richtig, richtig platt, richtig am Boden. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, es gab auch keinen Ersatz hier fürs Keyboard. Und dann habe ich mit dem Herr so hin und her und dann plötzlich ist mir klar geworden, aha, Ich soll's machen. Ich soll aufstehen, Autorität einnehmen, so wie wir es gelernt haben. Und das habe ich gemacht. Halleluja. Und dann plötzlich hat sich was verändert. Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Ja. Schau, so einfach ist es, ein Glaubensheld zu sein. Amen. Ja, das sind die Glaubenshelden. Halleluja. Preist den Herrn. Amen.